the Lord. Hallelujah. You are born again. If I preach it as a topic, die Wiedergeburt als Thema durchgehen würde, dann würde es Monate dauern, Wochen dauern, es abzudecken, weil es ein sehr großes Thema ist. Si je parle d'être né de nouveau, on va prendre même beaucoup de semaines ici à l'église parce que c'était un grand sujet. You allow him to give birth to you. Du lässt zu, dass er dir das Leben schenkt. Parce que c'est toi la personne qui permet qu'il te donne la vie. You always need your permission to give birth to you. Er braucht mal deine Zusage dazu, deine Einwilligung, damit er dir das Leben schenkt. Parce qu'il a besoin de ta permission pour te naître. Because he is not a dictator. Denn er ist kein Diktator. Parce qu'il n'est pas un dictateur. He never forces anything to be done. Er zwingt dich nicht, irgendwas zu tun. Il te force pas de faire quelque chose. His kingdom is a kingdom of choice. Sein Königreich ist ein Königreich der Wahl. Son royaume est un royaume de la du choix. If he is going to, if he was, okay, let me say, if he was going to force somebody, could have forced Lucifer. Wenn er jemanden zwingen wollen würde, dann hätte er Lucifer gezwungen. Si Dieu allait forcer quelqu'un, il voulait commencer avec le diable. He created him. Er hat ihn erschaffen. Parce que lui l'a créé, Lucifer. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And he empowered him. Und er hat ihn sogar bekräftigt. Et puis il a donné aussi le pouvoir à Lucifer. He gave him wisdom. Er gab ihm Weisheit. Lui a donné le sagesse. He was so close to the only true God. Er war so nah. Er stand dem einzig wahrhaftigen Gott so nah. Il a été vraiment proche à Dieu. He was an archangel. Er war ein Erzengel. Il a été un archange. He was in the inner circle. Er war im so inneren Zirkel so nah. Il était vraiment au cirque, oui, proche à Dieu. You know, the Lord did not force him. Der Herr hat ihn nicht gezwungen. Mais Dieu n'a pas forcé Lucifer. He allowed him to take decision. Er hat zugelassen, dass er Entscheidungen trifft. Il a permis Lucifer à prendre des décisions. So also is today. Und genauso ist auch heute. So sieht aujourd'hui avec nous. He will not force any of us. Er wird niemand von uns zwingen. Il va forcer personne. To have relationship with him. Beziehung mit ihm zu haben. D'avoir une relation avec lui. To have fellowship with one another. Gemeinschaft mit ihm zu haben. For his sake. Um seinen Willen. Il va pas aussi nous forcer d'avoir une relation avec l'un et l'autre. He will not force you not to go to hell. Er wird dich nicht zwingen, nicht in die Hölle zu gehen. Il va pas te forcer d'aller en enfer. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We accept your decision. Er wird deine Entscheidung akzeptieren. Il va accepter ta décision. Praise the Lord. Hallelujah. He never take anybody to hell. Er führt niemanden in die Hölle. Il amène personne en enfer. It is people's decision. Es ist die Entscheidung der Menschen, die Hölle zu gehen. C'est la décision des gens d'aller en enfer. He himself said it. He said he did not create hell for man, but for gesagt, Satan and his angels. Er hat die Hölle nicht für den Menschen erschaffen, sondern für den Satan und seine Engel. Il a dit qu'il n'a pas créé l'enfer pour l'homme, mais pour le diable et ses démons. We can see how people are rushing there today. Wir sehen, wie Leute in die Hölle gehen, rasen sogar. On peut voir comment les gens sont en train de courir même en enfer. Praise the Lord. Alleluia. Please choose him. Entscheide dich bitte für Jesus Christus. Merci de faire choisir Jésus Christ. Please be satisfied with him. Sei bitte zufrieden mit ihm. Sois satisfait avec lui. Please don't be tired of him. Hab ihn nicht satt. Ne sois pas fatigué de lui. Amen. Amen. Before coming here this evening, he said, reject any evil marriage. Bevor ich hier hingekommen, hat der Herr mir gesagt, dass wir jegliche bösartige Ehe verweigern sollen. Amen. Puis ce soir, il nous a dit, on doit rejeter tout, chaque mariage mauvais. He said, because it threatens him. Denn es bedroht ihn. Parce que ça lui menace. Amen. Amen. I don't even want to bring it, and that's why I kept it there. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. He said it threatens him. Denn sie bedroht den Herrn. Parce que ça menace l'Éternel. He said it threatens the Christ in you. Es bedroht Christus in dir. Parce que ça menace le Christ en toi. He said, don't marry them, please. Heirate sie nicht. Il a dit, oui, ne marie pas. Don't be one with them. Sei nicht eins mit ihnen. Ne sois pas un avec eux. No, marriage. Marriage is not about husband and wife alone. Once you are one with them, you are married to them. Und die Ehe, da geht es nicht nur um eine Hochzeit unbedingt mit einem Menschen, sondern es geht auch um Einssein mit Leuten. Et quand tu te maries pas seulement cette personne comme telle, mais tu maries aussi toute la famille, puis tu es aussi un avec eux. He said it threatens him. Er sagt, es bedroht ihn. Il a dit ça lui menace. Just like in Genesis. You know, God was threatened by their gathering, the unity of man. Genauso wie es ihn bedroht hat, als die Leute für den Turmbaum zu Babel zusammengekommen sind, um diesen Turm zu errichten. Ist das die gleiche Geschichte auch mit den Menschen in Babylon, die haben essayé de construire le Tour Babel? He said it threatens him and he came down by himself. Er hat gesagt, es hat ihn auch bedroht und er ist selber runtergekommen, um das zu vernichten, das zerstören, dieses Vorhaben. Et puis il a dit que il a aussi été menacé, c'est ça pourquoi il est même descendu sur terre pour détruire ce tour. He said, whatever threatens your salvation, was immer deine Errettung bedroht, sollen wir nicht zulassen. Et n'importe qu'est-ce qui menace aussi ton salut, tu ne dois pas le permettre. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. We will continue with our message, which is the difference is our soul. Es geht weiter mit unserer Botschaft. Der Unterschied ist in der Seele. On va continuer avec notre message qui est la différence et notre âme. Amen. Amen. Our souls to love correction. Dass unsere Seele die Belehrung und die Buße liebt. On doit aimer la correction et puis la repentance. Please, your homework. Please make sure you read this very place. Revelation 1, chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Very interesting. The Lord woke me up with it to read it. 1, 2 und 3. Sollen wir bitte als Hausaufgabe lesen? Amen. Et on doit lire Revelation, chapitre 1, 2 et 3 comme notre devoir parce que l'Éternel m'a aussi réveillé avec ces passages. That very place talk about you and me. Da geht es dich und mich. Parce que là, il s'agit de toi et moi. He talks about how he loves correction. Wie sehr Belehrung liebt. Et ça montre comment il aime la correction. How he loves repentance. Wie sehr Buße liebt. Comment il aime aussi la repentance. Please go there and read that very place. Maybe on Sunday. He directs us to go there. Go there again. Amen. Lest euch das bitte durch, damit wir am Sonntag eventuell da nochmal hingehen werden. Et si vous pouvez aussi ce passage pour que le dimanche on parle aussi de ce passage. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. He demands this from us. Das fordert von uns. Parce qu'il demande ça de nous. Correction and repentance. Belehrung und Buße. La correction et la repentance. Number one, to love correction. Die Korrektur zu lieben. We cannot stay with him. Korrektur nicht lieben, wenn wir nicht bei ihm bleiben können. Numéro un, on doit aimer la correction, sinon on peut pas rester avec lui. We should never see how we are being corrected. Wir sollten niemals unseren Fokus darauf haben, wie wir korrigiert werden, sondern wir sollten darauf bedacht sein, zu erkennen, dass es der Herr ist, der uns persönlich korrigiert. Et on doit jamais voir comment nous sommes corrigés, mais on doit toujours voir que c'est l'Éternel qui nous corrige. He said to love correction from him and never to be offended. Und no matter how we are being corrected. Niemals Anstoß nehmen an der Belehrung, egal wie sehr sie vielleicht wehtut. Il a dit qu'on ne doit jamais être offensé, n'importe comment ça fait mal quand nous sommes corrigés. Praise the Lord. Amen. Number two, to love repentance. Und Nummer zwei, fast to repent. Die Buße zu lieben und schnell darin Buße zu tun. Numéro deux, on doit aimer la repentance et puis être aussi vite à se repentir. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. To love correction and to love repentance. Die Buße lieben und die Korrektur lieben und die Buße lieben. Aimer la correction et aimer la repentance. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said if we can be rooted in these two, nothing can take us away from him. Er sagt, wenn wir darin verwurzelt sein können, wird uns nichts von ihm wegnehmen können. Et puis là, d'ici, on peut être raciné dans toutes les deux choses. Là, rien ne peut nous arracher de Jésus-Christ. Amen. He said, these two, they are very important. Diese beiden sind sehr wichtig. Il a dit, toutes les deux choses là sont très importantes, la correction et la repentance. Amen. If we can be rooted in these two, go to Colossians 2, please. Kolosser 2. Colossians 2. Vers 6 und 7. Kolosser 2, 6 und 7. Kolossien 2, verset 6 et 7. Colossians 2, 6 and 7. Praise the Lord. Amen. He said, as you have therefore received Christ Jesus, the Lord, so walk ye in him. Rooted. Amen. Amen. You took to correction, that is why you were able to now become his own son. Du hast diese Korrektur angenommen, deswegen bist du zu seinem Sohn geworden. Toi, tu as accepté sa correction, c'est ça pourquoi tu es devenu son fils. You accepted the correction and you now repent. Wir haben die Korrektur akzeptiert und haben Buße getan. Nous avons accepté la correction pour nous se sont repentis. Amen. That's how you became the son of God. So sind wir Söhne Gottes geworden. Et c'est comme ça nous sommes devenus les enfants de Dieu. You heard the word. Wir haben das Wort gehört. Nous avons entendu la parole. Amen. And the word is full of correction. Und das Wort ist voll von Belehrung. Et la parole est remplie de correction. You accepted it. Du hast es akzeptiert. Et toi, tu lui as accepté. And there was repentance. Und es gab Buße. Et tu t'es repenti. Amen. Amen. It said in verse 7, rooted and built up in him. Wo verwurzelt und aufgebaut in ihm. Verset 7 étant enraciné et fondé en lui. And established in the faith, as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Be rooted in his own word. Sei verwurzelt in seinem eigenen Wort und seiner Wahrheit. Et soit enraciné dans sa propre parole et sa vérité. He wants you to love correction. Er möchte, dass wir die Belehrung lieben. Il veut que tu aimes la correction. Amen. Amen. He said, if you can love his own correction and be ready to always repent, you love the correction and never to be offended. You love the correction and never to question it. Wenn wir die Belehrung lieben, no und need nicht die Frage stellen. To question your salvation. Er sagt, wir brauchen unsere Errettung nicht in Frage zu stellen. That is no need to question your salvation if you are rooted in his correction. If you are ready for his correction at all time and you are not offended no matter how you have been corrected and you are fast to repentance, you just accept it because he is everything for you. He said no need to question your salvation. Mm. Du musst deine Errettung nicht in Frage stellen, wenn du schnell zu wenn du Korrektur schnell annimmst, keinen Anstoß daran nimmst und schnell Buße tust. Et Dieu a dit, tu n'as pas besoin de mettre ton salut en question si tu es une personne qui vit d'accepter la correction et de se repentir. Donc ça montre que tu, oui, Jésus-Christ est tout pour toi. No need also to question your future with him. Und genauso musst du auch nicht deine Zukunft mit ihm in Frage stellen. Tu ne dois pas aussi mettre en question ton avenir avec Jésus-Christ. How your the future is going to be? Wie die Zukunft aussehen wird. Comment le futur va être? You know, a lot of people are afraid of the future. Viele Leute haben Angst vor der Zukunft. Beaucoup les gens ont peur de l'avenir. Amen. You know, the future threatens people a lot. Die Zukunft macht Leuten Angst. Et les gens ont peur de l'avenir. Amen. Amen. He said, but if you are ready for his own correction and you are ready for his repentance, he said, no need to be threatened. You know, the future can never threaten you. Wenn du bereit bist für seine Belehrung, dann kann die Zukunft dich niemals bedrohen. Mais si tu es prêt pour sa propre correction, l'avenir n'a pas besoin de te menacer. You know how many people have left here because of correction. Wisst ihr, wie viele Leute diese Gemeinde verlassen haben wegen Belehrung? Vous savez combien de gens ont quitté cette église à cause de la correction? You know how many people have left because they refused to repent? Weißt du, wie viele Leute die Gemeinde verlassen haben, weil sie sich geweigert haben, Buße zu tun? Vous savez combien de gens ont quitté cette église parce qu'ils ont refusé de se repentir? They keep on going to their vomit. Sie gehen immer wieder zurück zu ihrem Erbrochen. Ils continuent à rentrer à leur vomi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Hmm. Please read those places. Amen. Amen. Revelation 2, 1, 2, 3. Lisez Apocalypse 1, 2 et 3 à la maison. What is repentance? Was ist Buße? Qu'est-ce qu'est la repentance? What heaven calls repentance? Was der Himmel Buße nennt? Ce que le ciel appelle la repentance. Repentance is seeing Christ alone. Buße bedeutet Christus allein zu sehen. Et la repentance signifie que tu vois seulement Jésus-Christ. Amen. It is returning to Him and seeing Him alone. Es ist zu ihm zurückzukehren und ihn allein zu sehen. Ça signifie que tu rentres vers Jésus-Christ pour que tu vois seulement Jésus-Christ. You don't return to Him and see Him and other things. Tu kehrst nicht zu ihm zurück und siehst ihn und andere Dinge. Et se repentir, ça signifie pas que tu rentres à Jésus-Christ et que tu vois Jésus-Christ et des autres choses. Repentance is seeing Christ alone. Christus alleine sehen. John 3, please. Johannes 3. La repentance signifie que tu vois seulement Jésus-Christ. On va lire Jean 3. Praise the Lord. Alléluia. John 3. Johannes 3. Jean 3. Verse 14. Johannes 3, verse 14. Jean 3, verse 14. Praise the Lord. Hallelujah. It said, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. You know the story? You know what happened? The reason why that of the serpent in the wilderness. Amen? Amen. Kennt die Geschichte? Let's go to Vierter Mose. Number 21. Vierter Mose 21. On va lire Nombre 4, verset 21. Praise the Lord. Amen. Then in verse 15 of John 3, it said that whosoever believe in him should not perish. That is talking about salvation. Once you see it, you believe, and that's how you will not be perished. So let's go to number 21, please. Wenn du es siehst und glaubst, wenn du Christus siehst und daran glaubst, wirst du nicht zugrunde gehen. D'abord, dans Jean 3, verset 14 et 15, on a écrit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui, lui ait la vie éternelle. Maintenant, on va lire Nombre 21. Number 21 from verse 4. Pieter Mose 21, ab 4 bis 9. Nombre 21, verset 4 à 9. Then they journeyed from Mount Hob. Sorry. And they journeyed from Mount Hob by the way of the Red Sea to compass the land of Edom. And the soul of the people was much discouraged. Because of the way. Their soul. Ihre Seele. Praise the Lord. Amen. He said their soul was discouraged. Amen. Because of the way. Ihre Seele war entmutigt wegen dem Weg. Donc Dieu nous dit ici pratiquement que leurs âmes ont été découragées à cause du route. Amen. If you see the ways of the Lord today, wenn du die Wege des Herrn siehst, ist es ein harter Weg. Si tu vois le chemin de Dieu, ce sont des chemins difficiles. Before you know it, you have been discouraged because of the way. Bevor man es weiß, ist man entmutigt wegen diesem Weg. Et avant que tu le sais, tu es déjà découragé. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You are going to be discouraged. Du wirst entmutigt sein. Without seeing Christ. Wenn du nicht auf Christus schaust. Et si tu ne vois pas le Christ, tu vas être découragé. He was able to see his father. He was always seeing his father. That is how he was never discouraged. And that is how when we keep on seeing him, we will never be discouraged. Christ hat immer auf seinen Vater geschaut. Stop looking at the way. Look at Jesus. Und so konnte er nicht entmutigt werden. Genauso müssen wir auf Christus schauen, damit wir nicht entmutigt sind. Et Jésus-Christ il a toujours été concentré à son Père. C'est ça pourquoi il n'a pas été capable d'être découragé. C'est comme ça aussi, nous, on doit être focalisé sur Jésus-Christ pour ne pas être découragé à la fin. You know, the way, including what you've left behind. Und dieser Weg, and what you are still going to leave. Beinhaltet auch das, was du zurückgelassen hast, was du noch zurücklassen wirst. Schau nicht darauf, schau auf Christus. Et oui, quand tu marches sur ce chemin, tu vas même laisser les choses derrière toi, mais au lieu de regarder sur ces choses que tu laisses, tu dois voir seulement Jésus-Christ. Remember, I said, my ways are not man's way. Er sagt, meine Wege sind nicht die Wege. Danke, die Wege der Menschen. Et Dieu nous a dit que ces chemins ne sont pas comparables avec celles de l'homme. It takes the power of the Holy Spirit to go through His way. Es braucht die Kraft des Heiligen Geistes, um seinen Weg zu gehen. Et tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour marcher sur le chemin de Dieu. Praise the Lord. Because everything will be opposite to what you know, the ways of man. Denn alles wird anders sein als die Wege, die du kennst, die Wege der Menschen. Parce que tout est toujours au contraire, du chemin de l'homme. Praise the Lord. Alléluia. Verse 5. Vers 5. Verset 5. Felix, can you help us to read verse 5? Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns, uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser. Und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. You can see what was coming from their soul. What came out from them? We are coming from their soul. Pour voir tout ce qu'ils disaient, ça venait de leur âme. Praise the Lord. Hallelujah. And the people speak against God. Verset 5. And against Moses. Wherefore have you brought us up out of Egypt? No, people speak against me. They don't even know that they speak against gegen mich, und ich kenne gar nicht, dass sie gegen Christus selbst sprechen. Et comme les gens parlaient contre Moïse, c'est comme ça les gens parlent aussi contre moi aujourd'hui, puis ils ne savent pas qu'ils parlent contre Dieu. Wherefore have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? You know, their heart was always full of the past. Ihr Herz war immer voll von der Vergangenheit, ihre Seele. Et leurs âmes ont toujours été remplis du passé. Their soul was never free. Ihre Seele war niemals frei. Et leur âme n'était jamais libre. Praise the Lord. Hallelujah. Though they left there, but they were still there. Obwohl sie diesen Ort verlassen haben, waren sie immer noch Teil von diesem Ort. Bien qu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont toujours été là. How many times will you say, I'm not going there, you still go there? Wie oft werden wir sagen, ich gehe nicht mehr dahin, aber man geht dann doch dahin. Combien de fois tu dis que tu vas plus aller là-bas, mais tu continues de rentrer au passé. Praise the Lord. Amen. Yeah. Amen. Amen. Wherefore have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, neither is there any water. And our soul lifted this light bread. And the Lord sent fiery serpents among the people, and they beat the people, and much people of Israel died. The Lord sent, not Satan here. Der Herr hat gesandt, nicht der Satan. Et dans verset 6, on a écrit, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants et ils ont mordi le peuple de Dieu. Donc c'était Dieu lui-même et pas le diable. You know, the same electricity, electric, you know, electric, electricity that you use for your food, to cook your food and eat, can shock you and kill you. Den gleichen Strom, den du nutzt, um zu kochen und zu bügeln, das ist der gleiche Strom, der dich auch töten kann. Et oui, le même électricité, par exemple, que tu utilises pour préparer ou bien pour oui, comme tu utilises aussi le fer, c'est le même électricité qui va te tuer à la fin. The Bible said, fear God. Die Bibel sagt, wir sollen uns vor Gott fürchten. Et la Bible nous dit de craindre d'avoir la crainte devant l'Éternel. Even this period, we are to fear God. Selbst in dieser Zeit, in der wir uns jetzt befinden, sollten wir uns dennoch Gott fürchten. Et même dans cette période, on se trouve, on doit toujours avoir la crainte de Dieu. To fear him is to choose him. Ihn zu fürchten bedeutet ihn zu wählen. Avoir la crainte de Dieu, ça signifie de choisir Dieu. Amen. You can see Ananias and Sapphira, they refuse to choose him. If they have chosen him, they could have not been killed. Ihr seht, Ananias und Sapphira haben sich dagegen entschieden, ihn zu wählen. Hätten sie ihn gefürchtet, hätten sie ihn gewählt. Et on peut voir qu'Ananias et Saphir, par exemple, ils ont été contre le choix de Dieu, donc ils n'ont pas choisi Dieu. C'est ça pourquoi ils ont été tués par le Saint-Esprit. Praise the Lord. Amen. Amen. Verse 7, therefore the people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray unto the Lord that he take away the serpents from us. And Moses prayed for the people. 8. And the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent, and set it upon a pole. And it shall come to pass that everyone that is bitten, when he looketh unto it, shall live. Whew. Praise the Lord. Hallelujah. Once you see it, wenn wir leben. Talking about Christ. Es geht um Christus Jesus. Et on a écrit ici, si tu regardes sur les serpents, tu concevras la vie. Donc, il s'agit ici de Jésus-Christ. It's not about a serpent. Es geht nicht um eine Schlange oder ein Bildnis, sondern um Christus. Il ne s'agit pas d'un serpent ou d'une image, mais de Jésus-Christ. Amen. And that's why in John 3 said it, that is, as John 3, we can see the connection between there and this very place. Go back to John 3. Put something here. Go back to John 3. Deswegen seht ihr die Verbindung zwischen hier und Johannes 3. Talking about salvation. Hier geht es um Errettung. Et ça, pourquoi on peut voir maintenant la connexion entre Jean 3, verset 14 et Nombre 21, verset 4 jusqu'à 9. Donc, il s'agit seulement de Jésus-Christ. I've seen some denomination make that bronze serpent. And they bow down before it today. Ich habe schon Gemeinden gesehen, die diese Bronzestatue auch gebaut haben und sich davor niederknien und sie anbeten. Et puis, j'ai même vu aussi certaines dénominations qui ont construit une image de ce serpent qu'on a mentionné ici dans Nombre. Et puis, ils ont adoré ce serpent. Look at verse 14 again of John 3. Maintenant, Jean 3, verset 14. It says, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Verse 15. That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. Then go back to number 21, please. 4. Mose 21 wieder. Encore Nombre 21. Amen. Verse 8 and 9. 8 und 9. Verset 8 et 9. And the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent, and set it upon a pole. And it shall come to pass that everyone that it bitten, when he looketh upon it, shall live. You see that? Verse 9. And Moses made a serpent of brass and put it upon a pole. And it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. Praise the Lord. You can see everything of the old point to Christ. Alles vom Alten Christ Jesus. Zeigt, deutet auf Christus Jesus hin. Amen. Donc, on peut voir que tout dans l'Ancien Testament, ça montre, montre sur Jésus-Christ. Allow Christ to come to your soul, please. Lass zu, dass Christus in deine Seele kommt. Et permet que le Christ vienne dans ton âme. How? Wie? Comment? By believing the truth. Nehmen wir der Wahrheit the glauben, message, der Botschaft. And obeying it. Ihr gehorchen. En croyant la vérité et le message, et c'est aussi quand tu obéis le message. Amen. Amen. If you cannot obey the written word of Christ, the message that we preach to you both day and night here, you cannot even hear his voice. It will be like a thunder in your ears. Wenn du dem geschriebenen Wort oder wenn du der Botschaft, die wir hier verkündigen, nicht glauben kannst, dann wirst du auch nicht seine Stimme hören. Deine Stimme wird für dich wie irgendein Getöse oder lautes Geräusch klingen, aber nicht wie seine Stimme. Et si tu n'es pas capable à croire le message qu'on prêche ici Et puis, ah oui, le message qui est la vérité, tu ne vas pas être capable à entendre la voix du Saint-Esprit. Ça va être comme un tonnerre pour toi. Amen. Amen. Again, in verse 4 of number 21, it said, because of their soul, their evil soul. Wegen ihrer bösartigen Seele, in 4. Mose lesen wir das. Et dans Nombre, on a écrit que leur problème a été leur, leur âme en vain. Because of their evil soul, they spoke against Moses and they spoke against God. Wegen ihrer bösen Seele haben sie gegen Mose gesprochen. Speak against the truth. We always hate the truth. Unerneute Seele wird immer über die, gegen die Wahrheit sprechen, die Wahrheit anzweifeln und dagegen sein. Mm-hmm. Donc l'âme qui n'a l'âme en fait du peuple Israël a causé les gens à parler contre Dieu et Moïse, et c'est comme ça aujourd'hui on peut voir que si tes pensées ne sont pas renouvelées, tu as toujours parlé contre Dieu, et c'est oui, c'est message, oui, c'est pasteur. Amen. Amen. And even so, we always question the message. Et la bonne seele wird immer die Botschaft question the correction. Always see how they correct him or her. Und immer darauf schauen, die Art und Weise, wie es passiert ist, und immer darauf deuten, dass es schlecht war, dass es nicht gut war. Et l'âme qui n'est pas renouvelée va toujours douter le message, ou même la façon comment quelqu'un a été corrigé. Jesus told Peter. Jesus hat zu Petrus gesagt, get behind me, Satan. Weiche von mir, Satan. That was not petty. Das war nicht freundlich und nett. Das war it was not hidden. It was before people. Und das war auch nicht im Privaten, sondern in der Öffentlichkeit. Et même Jésus-Christ il a corrigé Pierre, il a dit arrière de moi Satan, et puis c'était pas en privé mais c'était devant tout le monde. Are you getting it? Mm. You know today people will question it. Why should she do that? Why should he do that? Why don't you take her to one corner and correct? Wieso tut man sowas? Wieso nimmt man die Person nicht beiseite und sagt ihr das im Stillen, unter vier Augen? Et si c'était la situation aujourd'hui, là même les gens douteraient même aussi cette façon de corriger. Ils vont dire pourquoi est-ce que tu n'as pas corrigé cette personne face à face? Pourquoi tu l'as fait devant tout le monde? You know the meaning of that. Ah, wisst ihr, was es bedeutet? Tu connais la signification de ça? You are not ready to choose Christ. Ihr seid nicht bereit, Christus zu folgen und ihm bis ans Ende zu folgen. Das bedeutet, dass du nicht bereit bist, Jesus Christus zu wählen und ihn bis zum Ende zu folgen. Wenn du bereit bist, Christus zu wählen und ihm bis zum Ende zu folgen, you know, correction and how they correct you should never be an issue. Wenn du bereit bist, Christus Jesus bis zum Ende zu folgen, dann wird dir die Belehrung, egal wie sie aussieht, dir nichts ausmachen. Du wirst dankbar dafür sein. Et si tu es prêt pour le Christ, là, ça signifie que la correction, n'importe comment c'est fait, ça va pas être un problème pour toi. Look, you just look at Peter. Schaut euch Petrus an. Paul, rebuke him. Auch Paul sagt ihm. Not secretly. Zurechtgewiesen. Openly. Öffentlich und nicht im Privat, nicht unter vier Augen. He never questioned it. How the correction? How now you did it? Where you did it? Und auch er hat es nicht in Frage gestellt und gesagt, wie das passiert ist und wann das passiert ist. That, no wonder Jesus said, you are the rock. Kein Wunder, dass Jesus sagt, du bist der Fels. Et même Paul, il a corrigé Pierre aussi devant tout le monde. Et Pierre a toujours été corrigé par oui, ses frères et sœurs, par Jésus-Christ, mais il n'a jamais été offensé. Il n'a jamais dit pourquoi tu m'as corrigé. Moi, je suis un apôtre. C'est ça pourquoi Jésus-Christ lui a appelé la pierre de l'Église. To follow Christ, you must learn to love correction. Um Christus zu folgen, müssen wir lernen, Belehrung zu lieben. Et pour suivre Jésus-Christ, on doit apprendre d'aimer la correction. Amen. Amen. And how to love correction? You will see it that it is Him correcting you, are not man. Wie wir belehren lieben, ist, indem wir sehen, dass somebody es Christus ist, der uns belehrt und nicht der If Mensch. If not, you will be offended. Sonst werden wir Anstoß nehmen. Et si tu es corrigé là, tu vas toujours voir que c'est Jésus-Christ qui est la personne qui te corrige. Sinon, tu vas toujours être offensé. If you see that it's man that is correcting you, the spirit of self will kick in. Wenn du siehst, dass der Mensch ist, der dich belehrt. Dann wird der Geist vom Selbst einschlagen und du wirst Anstoß nehmen natürlich. Mais si tu vois que c'est l'homme qui te corrige, là l'esprit du soi va toujours entrer et puis oui faire son travail. If you see it, that is Christ that is correcting you. The Holy Spirit will kick in, walking. Mm. The joy of the Lord will be occupied, will occupy your heart. And you will see yourself as a son of God. And say, you love me so much. That's why you are even correcting me. Mm. Thank you, Daddy. Aber, for being there for me. Mm. Aber wenn du eine Wahrheit bist, dann erkennst du, dass diese Belehrung von Christus selbst kommt, ne, von Christus Jesus selbst kommt und dass diese Belehrung eigentlich ein Liebesbeweis ist, dass du zu ihm gehörst und dass er deine Besserung will, dass er dahinter ist und dass du belehrt werden darfst. Et si tu aimes la correction, là tu vas même remercier l'Éternel qu'il t'a corrigé parce que tu vas voir même que tu es vraiment un fils de Dieu parce que même la Bible dit que Dieu corrige seulement les enfants de Dieu. You know, your soul will always give birth. Deine Seele wird immer gebären. Et ton âme va toujours naître quelque chose. Your soul will always be pregnant and is going to give birth. Deine Seele wird immer schwanger sein und gebären. Et ton âme va toujours être enceinte depuis mettre au monde. The Bible said the soul that sinneth shall die. If your soul is pregnant of sin, we give birth to death. Mm-hmm. Die Seele, die sündig wird sterben, sagt die Bibel. Das heißt, wenn unsere Seele voll ist mit der Sünde, also wird sie den Tod gebären. Et la Bible dit que l'âme qui pêche mourra. Et ça montre aussi que si ton âme est enceinte du péché, là, ça signifie que tu vas mettre au monde ou bien naître même la mort. Amen. Mm-hmm. It's so that sin is. The sin, you have to know what the sin is. The soul that is in Christ. That we say no to Christ. Die Sünde ist, it's going to give birth. Das Verweigern. That birth, that soul will give birth to death. Das Verweigern von Jesus. Not about lying stealing. Das Ignorieren von Jesus, jeglicher Entscheidung, die wir treffen. Das Verweigern, das Ignorieren von Jesus Christus. Da geht es nicht um das Stehlen und das Lügen, sondern das Verweigern von Christus Jesus. Et le vrai péché, c'est quand tu ignores Jésus-Christ, quand tu rejettes Jésus-Christ, tu dis toujours non à Jésus-Christ. Et c'est ça le vrai péché, c'est pas que tu mens, mais tu voles, mais tu fais quelque chose d'autre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 5. Vers 5. Look at verse 5 again on verse of number 21. And the people speak. Verse 4 said. Verset 4. They had evil soul. You see that? 4 steht, dass sie eine ungeduldige Seele hatten. Dans verset 4, dans la traduction française, on n'a pas écrit ça comme tel, mais ça montre que leur âme a été impatient. Verse 5, because of their evil soul. Look at you can see what happened. Amen. Mm-hmm. But that is verse 5. Amen. They spoke against God and against Moses. Amen. Und Vers 5 sehen wir, was daraus geworden ist, ne? Was daraus geworden ist, dass ihre Seele eben ungeduldig und böse war. Sie haben dann daraufhin gegen Gott gesprochen, gegen Mose gesprochen. Et maintenant dans verset 5, l'âme du peuple Israël est mentionnée, donc leur âme était mauvaise, c'est ça pourquoi ils ont parlé contre Dieu et Moïse. Amen. They gave birth. Sie haben gebärt. Ils ont mis au monde. They gave birth to evil. Sie haben das Böse gebärt. Ils ont mis au monde le mauvais. Amen. And the result, verse 6. Und das Resultat, Vers 6. Et on peut voir le résultat dans verset 6. Amen. Mm. And the Lord sent fiery serpent among the people, and they bit the people, and much people of Israel died. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You will always have the result of your evil soul. Du wirst immer das Ergebnis deiner bösartigen Seele haben. Et tu vas toujours avoir le résultat de ton âme mauvaise. Praise the Lord. Hallelujah. Evil soul will always speak against the truth. Eine bösartige Seele wird immer gegen die Wahrheit sprechen. Et une âme mauvaise va toujours parler contre la vérité. Before you know it, you say yes, I know, but there's always but. Evil soul is always full of debt. Eine bösartige Seele wird sich immer rechtfertigen, wird immer sagen, ja, aber. Sie ist immer voll von dem Aber. Et une âme mauvaise va toujours essayer de se justifier puis de contredire toujours la vérité. Once it comes to the truth, there is nothing like but. Wenn es um die Wahrheit geht, gibt es kein Aber. Mais si tu es en Christ, il n'y a pas quelque chose comme mais. Amen. Amen. Satan love your Aber. Der Satan liebt dein Aber. Et le diable, il aime le mot mais. Praise the Lord. Hallelujah. There's going to be Aber. Let it be even deeper to Christ. Wenn es ein Aber ist, dann nur ein Aber, was für Christus ist, was dafür sorgt, dass du noch tiefer in Christus eingehst. Amen. Mais si tu utilises le mot mais, là, ça doit toujours t'amener à même plus proche à Jésus-Christ. Again, Ezekiel 18:20, the soul that sinned shall die. Nochmal Ezekiel 18:20, die Seele, die sündigt, wird sterben. Encore dans Ezekiel. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Yes. Ach so. Ezekiel. Dans Ezekiel, on a dit que le. Ezekiel 18, verse 20. Dans Ezekiel 20, verset 18, on a écrit que l'âme qui pêche mourra. It means the result of a dead soul is death. Das heißt, das Resultat einer toten Seele ist der Tod. Donc, ça signifie que le résultat d'une âme morte, c'est la mort. Praise the Lord. Hallelujah. Again, evil. So we always speak against the truth. Eine bösartige Seele wird immer gegen die Wahrheit sprechen. Wie schwer es ist. Une âme mauvaise va toujours parler contre la vérité et dire comment c'est difficile. We always say who can obey this, who can do this. Wer kann das tun? Wer kann das hier umsetzen? L'âme va toujours dire qui peut le faire, qui peut agir selon ce message. Jesus, you know, he said with man it's impossible. It's only with him that is possible. To follow him. Er hat gesagt, mit dem Menschen ist es unmöglich, aber mit mir ist alles möglich. Et puis Jésus-Christ a dit, avec chez l'homme c'est impossible, mais avec Jésus-Christ tout est possible. Praise the Lord. Again, the soul that sinned. Die Seele, die sündigt. Mais l'âme qui pêche. It is more of what heaven calls sin. Es geht mehr um das, was der Himmel Sünde nennt. Là, il s'agit plus de ce que Jésus, le ciel appelle le péché. Remember, sin is singular. Erinnert euch daran, dass die Sünde singular ist. Plural. Und nicht der Mehrzahl, nicht plural. Rappelez-vous que le péché est singulier, John 16, pas pluriel. Amen. Johannes 16, bitte. John 16. On va lire Jean 16. Praise the Lord. Amen. Amen. Johannes 16. Praise the Lord. Amen. He said, without the Holy Spirit, you cannot know that sin is singular. Er sagt, ohne den Heiligen Geist kannst du gar nicht wissen, dass die Sünde singular ist. Il a dit, sans le Saint-Esprit, tu ne peux jamais savoir que le péché est singulier. Amen. That you know that sin is singular. It's not coming from man, but from the Holy Ghost. Dass du weißt, dass die Sünde singular ist, kommt nicht von Menschen, sondern es kommt vom Heiligen Geist. Que tu sais que le qu'il y a seulement un péché, ça vient pas de l'homme, mais du Saint-Esprit. Religion never believed that sin is singular. Denn Religion glaubt nicht, dass Sünde singular ist. Et la religion ne sait pas qu'il y a seulement un péché. Is somebody getting it? You know, Christianity never believes sin is singular. Das Christentum glaubt niemals, dass Sünde singular ist. Et le christianisme ne croit pas que le péché est singulier. They believe sin is plural. Sie glauben, dass Sünde plural ist. Es gibt viele Sünden. Mais les chrétiens croient que le péché est toujours pluriel, donc il y a beaucoup de péchés. Papa, will help us to read verse 5. Johannes 16, Vers 5. John 16, verse 5. Jean 16, verset 5. So he called every one of his lost debtors unto him. And said unto him, Papa, where are you? Look, oh, no, John 16. Johannes 16, please. You will also in Luke. Yeah. Okay, John 16, please. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Because of time, I will quickly read. He said, but now I go my way to him that sent me. Jesus was preparing to leave. Jesus hat sich vorbereitet auf den Weg nach oben. Et Jésus-Christ, il s'est préparé de rentrer au royaume des cieux. You know, for somebody to tell you this is like the last will. So wie der letzte Wille. Und seine letzten Worte. Das heißt, die letzten Worte, die diese Person an dich richtet, sind sehr, sehr wichtig vor seiner Abreise. Et tu dois voir, oui, ce passage qu'on va lire ici comme les derniers mots que quelqu'un te dit avant de quitter, avant de partir. C'est très important. Amen. He said, but now I go my way to him that sent me. And none of you asked me, whither goest thou? Verse 6. But because I have said these things unto you, sorrow have filled your heart. Mm. Verse 7. Verse 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expended for you that I go away. For if I go not away, the comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Praise the Lord. Hallelujah. We are not empty. Wir sind nicht leer. Amen. Amen. You can see why you are able to carry on. Ihr seht, weshalb ihr in der Lage seid, weiterzumachen. Ihr pouvez voir pourquoi vous êtes capable à continuer avec Jésus-Christ. Verse 8. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness and of judgment. Verse 9. Amen. He said, when he comes, that is the Holy Spirit. He will help us to know what sin is. Wird er uns offenbaren, was Sünde ist. Et on a écrit ici, si le Saint-Esprit vient, il va nous montrer le vrai péché. He said, of sin, because they believe not on me. Praise the Lord. Von Sünde, weil sie nicht an mich geglaubt haben. Amen. En, verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Amen. Amen. Sin have been singular. Die Sünde ist singular. Le péché toujours singulier. Amen. Amen. Even from the beginning, it has been singular. Von Anfang an war es singular. Et dès le début, ça a toujours été comme ça. If you see Adam, Adam did not fornicate. Adam hat keine Unzucht getrieben. Et Adam, par exemple, n'a pas fait la fornication. He did not steal. Er hat nicht gestohlen. Il n'a pas volé. He did not kill. Er hat nicht getötet. Il n'a pas tué. That is sin. Aber er hat gesündigt. Mais il a péché. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He did not believe God. Er hat nicht an Gott geglaubt. Il n'a pas cru Dieu. The same Jesus is saying here. He said he's not saying to us that, you know, that it is only through the power of the Holy Spirit we can believe this, that sin is singular. Er sagt nur durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir glauben, dass Sünde singular ist. Et puis nous dit ici sincèrement à travers le pouvoir du Saint-Esprit qu'on peut croire qu'il est seulement un seul péché. It means ignoring and rejecting Christ. Das heißt, Christus ignorieren und verweigern. Ça signifie ignorer et rejeter le Christ, c'est ça le péché. And that is why repentance is not about I was once a thief and now I no longer steal. Deswegen ist Buße nicht, ich habe früher geklaut und jetzt klaue ich nicht mehr. C'est ça pourquoi la repentance est pas j'étais avant un voleur, maintenant je ne vole pas. Are you getting it? That is not repentance. I was once a liar, no longer lie. Ich habe vorher gelogen, das ist nicht Buße. Ou bien, j'ai été un menteur, maintenant je ne mens pas, ça c'est pas la repentance. That's what religion calls repentance. Das ist das, was Religion but not the kingdom of heaven. Aber nicht das Königreich des Himmels. Et c'est ça ce que la religion appelle la repentance, mais pas le royaume des cieux. You know what Jesus said here is about the kingdom of heaven. Was Jesus hier sagt, ist über das Königreich des Himmels. Mais ici, ce que Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ parle, ça concerne toujours le royaume des cieux. What the Holy Ghost will help us to believe. Was der Heilige Geist uns ans Herz legt, was er uns hilft zu glauben. Ce que le Saint-Esprit nous met au cœur. Because it will only take the Holy Ghost to believe this. Denn es wird nur den Heiligen Geist brauchen, um das zu glauben. Tu as seulement besoin du Saint-Esprit pour croire ce que Jésus-Christ a dit. Amen. And again, that is why sin is no longer, I was once a killer. I no longer kill. Deswegen Sünde nicht mehr. Ich war mal ein Mörder, aber jetzt töte ich nicht mehr. C'est ça pourquoi la repentance, ça ne signifie pas qu'avant j'ai tué les gens, maintenant je ne tue plus. Repentance is not I repent from sin. Repentance is I return to Christ. Amen. Buße heißt nicht, ich tue Buße von Sünde, sondern ich kehre zurück zu Christus Jesus. Donc la repentance n'est pas que je me repens du péché, mais ça signifie que je reviens à Jésus-Christ. Amen. Amen. Repentance is not about telling somebody sorry. Buße heißt auch nicht, sich bei jemandem zu entschuldigen. Et la repentance, ça ne signifie pas que tu demandes le pardon à oui à quelqu'un. We actually have nothing to do with man. Es hat eigentlich nichts mit den Menschen zu tun. Es hat alles mit Christus zu tun. Ça n'a rien à voir avec l'homme, ça a tout à voir avec Jésus Christ. Amen. Amen. Again, repentance is not a repent from sin. What man and religion call sin. Buße heißt nicht, Buße zu tun von Sünde, von dem, was Menschen und Religion Sünde nennen. Et se repentir, ce n'est pas que tu te repentes du péché, ce que la religion appelle le péché. It is a return to Christ. Sondern ich kehre zurück zu Christus Jesus. Mais c'est une que je reviens à Jésus Christ. James 4. Jakobus, wenn wir eine Sünde missachtet haben, sind wir in allen schuldig. Praise the Lord. James 2. Jacques 2. Praise the Lord. Amen. James 2, please. Jakobus 2. Amen. Amen. Jacques 2, verset 10. Verse 8. Let's read from verse 8. Vers 8 erstmal. On va commencer à partir du verset 8. If you fulfill the royal law according to the scripture, thou shalt love your neighbor as yourself, you do well. Verse 9. No, but if you have respect to a person, you commit sin and are convinced of the law as transgressor. For whosoever shall keep the whole law this? And yet offend in one point, he is guilty of all. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why repentance is not about I don't steal, deswegen I don't lie again. Geht es bei der Buße nicht um nicht mehr zu lügen und nicht mehr zu stehlen. C'est ça pourquoi dans verset 10 ça nous montre que dans la repentance il s'agit pas de ne plus voler ou de ne plus mentir. Praise the Lord. Hallelujah. If you violate one, you violate all. Wenn wir eins missachten, haben wir alles missachtet. Mais si tu pèches contre un seul commandement, tu deviens coupable de tout. And what Christ calls sin is more than the sin that you even know. Was Christus Sünde nennt, ist sogar mehr als die Sünde, die du kennst. Et ce que le Christ appelle le péché, c'est même plus que toi tu connais. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Even respecting people. Leute, they're respecting your parents because they are your parents. Respecting the elders, elderly people. Respecting a person because of a person. It's respecting people because of Christ. Leute zu respektieren wegen irgendetwas Fleischischem ist auch eine Sünde. Wir erachten Menschen wegen Christus. Donc ça montre même si tu fais par exemple l'acception devant des personnes, donc tu respectes tes parents parce que ce sont tes parents, c'est aussi un péché. Amen. Amen. It's not honoring parents, it's honoring Christ. Es geht nicht darum, Eltern zu ehren, sondern Christus zu ehren. Il ne s'agit pas d'honorer les parents, mais d'honorer le Christ. People are full of honoring their parents today. Leute sind voll davon, ihre Eltern zu ehren. Mais les gens veulent toujours honorer leurs parents. We are not different from that brass that people make, still make and they bow down before it. Dann bist du aber nicht anders als diese Leute, die diese Statue haben und immer sich noch vor dieser Statue, dieser Schlangenstatue niederknien. Et tu n'es pas comme ça, si tu n'es pas différent aux gens qui construisent des idoles pour oui les adorer. It's honoring Christ. Es geht darum, Christus zu ehren. Il s'agit seulement d'honorer le Christ. And honor Christ so that Christ will honor your parents. Christus zu ehren, damit Christus seine Eltern ehrt. Und noch le Christ pour que le Christ und noch maintenant tes parents. Amen. There's fake honor everywhere today. Es gibt eine falsche Ehre überall. Parce qu'il y a l'honneur falsifié partout. Allow it to be that of Christ alone. Lass zu, dass es die Ehre von Christus alleine. Mais permet que ce soit l'honneur de Christ. Amen. Amen. Again, what is repentance? Was ist Buße? Qu'est-ce qu'est la repentance? It is in Christ. Hello. Es ist Christus alleine zu sehen. Ça signifie que tu vois seulement le Christ. Go back to number, please. Numéri. On rentre à nombre. Also 4. Mose. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Number 21. Peter Mose 21. Nombre 21. Praise the Lord. Hallelujah. And the Lord in verse 6, please. Verse 6. And the Lord sent Pharaoh, sent death to them. You see that? Mm-hmm. Among the people. Seht ihr, dass hier der Herr hat den Tod geschickt? Donc l'Éternel les a envoyés la mort. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And that's why we don't joke with God. Deswegen scherzen wir nicht mit Gott. C'est ça pourquoi tu ne joues pas avec Dieu. He gives us time. Er gibt uns Zeit. Il donne le temps. He always warns. Er warnt immer wieder. Il nous avertit. He keep on warning and warning and warning. Er warnt und warnt und warnt uns. Il nous avertit toujours. But are we going to listen? Aber werden wir ihm zuhören? Mais est-ce qu'on va l'écouter? Amen. Amen. Are we going to listen to him? Werden wir ihm zuhören? Est-ce qu'on va obéir à la voix de Dieu? Just like in Genesis 2. Genauso wie in 1. Mose 2. Même comme dans Genèse 2. It was not Satan that said, I will make sure you die. Es war nicht Satan, der ihnen versprochen hat, dass sie sterben werden. The Lord sends serpent to destroy them. Go to Genesis 2, please. Hat eine Schlange, hat Schlangen geschickt, um sie zu zerstören. 1. Mose 2. Also hier jetzt, bei 4. Mose. Donc, on peut voir que Dieu a envoyé les serpents pour détruire le peuple Israël. Maintenant, on va voir aussi encore, on va lire. Ah oui, Genèse 2. Amen. Amen. Genesis 2, verse 16 and 17. 1. Mose 2, 16 und 17. Genèse 2, verset 16 et 17. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest, thereof thou shalt surely die. Praise the Lord. Hallelujah. It's not Satan that is speaking here, but God. Nicht der Satan, der hier spricht, sondern Gott. Dieu dit le jour où tu mangeras oui, le fruit, tu mourras. Donc c'est pas le diable qui parle, mais c'est Dieu. Thou shalt surely die. It means I will make sure you die. Il va gewisslich sterben. Je vais sicher gehen, dass ich sterbe. Il a dit tu mourras. Donc il a dit ça va être sûr que tu meurs. In verse 7 of number 21, they apologize. They went to Moses and say, haben sie sich entschuldigt bei Mose. You see, if you go there again, number 21. Bei 4. Mose 21. We have seen. Vers 7, you see, sich that? Entschuldigt. Amen. We have sinned against you and against God. Please help us. 4. Mose 21, Vers 7. From verse 7. Dans Nombre 21, verset 7, on peut voir comment ils ont demandé le pardon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 7. Therefore, the people came to Moses and said, we have sinned. You can see the apology. Amen. For we have spoken against the Lord and against thee. Pray unto the Lord that he take away the serpent from us. And Moses prayed for the people. Amen. Amen. The apology was not even enough. Mm. Aber ihre Entschuldigung war nicht genug. Love the excuse n'a pas été assez. Amen. They must see Christ. Sie müssen Christus sehen. Ils devaient voir le Christ. Can see it here. Then the Lord said, go and do something. Until they see it. Until you see Christ, there's no repentance. Erst wenn du Christus siehst, dann ist Buße da. Donc c'est ça pourquoi Dieu a dit que le peuple doit faire quelque chose. Donc il doit voir le Christ. Donc jusqu'à ce que tu ne vois pas le Christ, là tu ne t'es pas repenti. Praise the Lord. Alléluia. To see Christ. Christus zu sehen. Voir Jésus-Christ. Looking unto Christ. Auf Christus zu schauen. Regarder vers le Christ. Remember Hebrews 12. Hébreux 12. Rappelle-toi à Hébreux 12. He said looking unto Christ. Que tu regardes là avec Christ. That's the only way out. Das ist der einzige, Ausweg. C'est ça le seul chemin pour sortir. Hébreux 12.